FSK 93, wo keins ist, ist eins. Eine Diskussion über Dialektik. Wir hören erst einmal den ersten Satz des ersten Klavierkonzerts von Max Dölemann aus dem Jahre 1996. Un poco animato, also ein etwas schnellerer, belebter Satz. Klavier spielt Alessandra Gentile. Kurt Rapf leitet das Orchester. Ein kurzer Blick in die Partitur zeigte mir, Dölemann ist ein Meister der kleinen thematischen Figuren. Sie haben nicht mehr als zwei Takte. Sie bestehen überwiegend aus Quinten und Sekunden. Die Gruppierung der Instrumente ermöglicht eine Variation von Klangfarben, wobei Streicher und Bläser gleichrangig behandelt werden. Und das Klavier wird fast durchgehend von den anderen Orchesterstimmen begleitet. Längere Soli finden sich in dem Werk nicht. Das ist ein durchaus demokratisches Verständnis der Orchesterformation in einem Klavierkonzert. FSK 93, wo keins ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Soeben war Max Dölemann mit seinem ersten Klavierkonzert im ersten Satz zu hören. Die heutige Sendung findet an einem Tag statt, wo die Christen gerade ihren Ernst, die Kreuzigung, nicht des Osterhasens, wie manche zu glauben scheinen, sondern ihres Herrn Jesus Christus hatten, und die Juden ihren Spaß. Nicht 8 Tage lang wird ja Pesach gefeiert. Und der Seder soll ja Spaß machen, da er nicht so ein ernsthaftes, feierliches Ritual ist, wie andere Rituale. Schließlich wird der Ausgang aus der Sklavenschaft, aus der Knechtschaft, eine Geschichte von Erlösung und Freiheit gefeiert. Und der Wein wird gereicht, damit man ihn trinkt, nicht nur an ihm nippt oder mit ihm herumspielt. Trotz Ostern oder Pesach sind wir hier und diskutieren am zweiten Sonntag des Monats über Dialektik. Wir wollen heute Abend die dialektische Auffassung von der Wirklichkeit diskutieren. Dazu müssen wir noch etwas vorbereiten. Die Kapitel vor der Wirklichkeit müssen noch kurz dargestellt werden. Und dann werden wir nahe am Text denn das Wirklichkeitskapitel diskutieren und dann übergehen zu einer Diskussion der Kategorie der Möglichkeit, wie es sich bei Bloch und Adorno darstellen. Wir haben da einige Texte vorbereitet. Im letzten Monat hatten wir das Kapitel Grund aus Hegels großer Logik zum Ausgangspunkt genommen. Damit eine bestimmte Sache existiert, wenn sie raumzeitlich bestimmbar und vorhanden ist, muss die Totalität der Bedingungen der Sache vorhanden sein. Nicht mehr das abstrakte Sein als unbestimmtes Unmittelbares, sondern die Existenz ist nun das, was zu bestimmen ist. Wie das Sein als Ansichtsein ein Sein für anderes hatte, seine Qualität oder Bestimmtheit, so hat auch die Existenz Bestimmtheit, aber eine, die nicht bloß ist, sondern wesentlich vermittelt ist. Hegel macht das zugleich deutlich. Wie der Satz des Grundes ausdrückt, alles, was ist, hat einen Grund oder ist ein gesetztes, ein vermitteltes. So müsste auch ein Satz der Existenz aufgestellt werden und so ausgedrückt werden. Alles, was ist, existiert. Die Wahrheit des Seins ist, nicht ein erstes unmittelbares, sondern das in die Unmittelbarkeit hervorgegangene Wesen zu sein. Wenn aber ferner auch gesagt wurde, was existiert, hat einen Grund und ist bedingt, so müsste auch ebenso gesagt werden, es hat keinen Grund und ist unbedingt. Denn die Existenz ist die aus dem Aufheben der durch Grund und Bedingung beziehenden Vermittlung hervorgegangene Unmittelbarkeit, die im Hervorgehen eben dies Hervorgehen selbst aufhebt. Ja, hier haben wir wieder das Versinken der Vermittlung in der Unmittelbarkeit. Die unmittelbare Sache als Wesenhafte ist somit stets nicht nur durch den Erkenntnisgrund, sondern auch durch ihre Bedingungen vermittelt. Das Wort Ding steckt in Bedingungen und das Dinghafte ist bei Hegel, wie auch schon bei Schelling, mitzudenken, wenn man das Wort Bedingungen liest. Zunächst einmal wird ein Wirklichkeitsverständnis im Sinne der Dinge diskutiert, wie sie sich in der Wahrnehmung präsentieren. Daher diskutiert Hegel dies auch am Kapitel Wahrnehmung der Phänomenologie des Geistes. Also wir haben hier sehr viele Analogien jetzt in der Phänomenologie und in der Logik, weil das sachlich jetzt sehr übereinstimmt. Also wir diskutieren die Modi der Erkenntnisweise der Wahrnehmung, nicht von Dingen und Eigenschaften und so weiter. Und in der Phänomenologie des Geistes wird das natürlich ausführlicher diskutiert, weil das Bewusstsein mit sich selbst Erfahrung macht. Wir einen konkreten Gegenstand der Betrachtung haben, nämlich das Bewusstsein oder den Geist, nicht, in seinen Erscheinungsweisen. Eines dieser Erscheinungsweisen ist Wahrnehmung. Dieses Bewusstseinskapitel hat übrigens sehr viele Parallelen zu einer Diskussion in einem Dialog von Platon, dem Theaetetos, wo diese Strukturen, Ding und Eigenschaften auch vorkommen. Und man dann diskutiert, nicht, Erkenntnis sei Wahrnehmung oder Erkenntnis sei Nichtwahrnehmung und solche Dinge. Dies diskutiert Hegel auch in der Phänomenologie des Geistes. Aber hier in der Logik kontrastiert er das mit den seinslogischen Bestimmungen von etwas und Sein. Das Ding wird von seiner Existenz unterschieden, wie das Etwas von seinem Sein unterschieden werden kann. Das Ding und das Existierende ist unmittelbar eins und dasselbe. Aber weil die Existenz nicht die erste Unmittelbarkeit des Seins ist, sondern das Moment der Vermittlung an ihr selbst hat, so ist ihre Bestimmung zum Dinge und die Unterscheidung beider nicht ein Übergang, sondern lediglich eine Analyse. Und die Existenz als solche enthält diese Unterscheidung selbst in dem Momente ihrer Vermittlung, den Unterschied von Ding an sich und von äußerlicher Existenz. Das Ding ist an sich die sich auf sich beziehende Existenz, die Identität mit sich. Es stößt sich von sich selbst ab. Man denke an das Für-sich-Sein und dessen Bestimmung von Repulsion und Attraktion in der Seinslogik, auf die Hegel hier anspielt. Es sind demnach viele Dinge vorhanden. Nicht, dieses Kapitel leitete in der Seinslogik ja auch zur Quantität über, nicht? Vom Eins zu den Vielen, nicht? Indem sich jetzt das Eins sozusagen von sich selbst abstößt, zwei wird, drei wird, vier wird und so weiter. Und dies geschieht jetzt bei den Dingen genauso. Wenn man ein Ding denkt, muss man auch viele Dinge denken, die sich aufeinander beziehen. Und dieses Aufeinanderbeziehen, das wird jetzt unter dem Titel Eigenschaften dann auch diskutiert. Nicht die, wir können vorab vielleicht so ein Ding, wenn ein Ding Eigenschaften hat, dann hat zum Beispiel Salz, nicht, hat die Farbe weiß, für das von der Wahrnehmung aus gesehen, natürlich für das Auge. Es ist salzig für die Zunge, also für den Geschmackssinn. Es ist körnig, nicht? Er hat die Form des Körnigen, also eine kristalline Struktur. Dies alles zeugt davon, dass jetzt auch das Wahrnehmungsvermögen selbst die Eigenschaften auch mitbestimmt. Also das Ding hat Eigenschaften, aber dieses Eigenschaften haben kommt nicht nur dem Ding zu, sondern ist bedarf auch eines Vermögens, das dieses aufnimmt. Nicht? Wir haben immer eine Subjekt-Objekt-Dialektik, wenn wir Bewusstseinsphänomene diskutieren. Aber wir sind ja hier in der Logik, hier wird das erstmal an sich selbst diskutiert. Das Ding ist also an sich auf die Identität mit sich, es stößt sich von sich selbst ab. Man denke an das Für-sich-Sein und dessen Bestimmung von Repulsion und Attraktion in der Seinslogik. Es sind demnach viele Dinge vorhanden, die sich zueinander verhalten. Das Verhalten der Dinge oder ihrer Bestimmtheit, das sind ihre Eigenschaften. Das Ding ist die Totalität als die in einem gesetzte Entwicklung der Bestimmung des Grundes und der Existenz. Es hat nach dem einen seine Momente der Reflexion in anderes, die Unterschiede an ihm, wonach es ein bestimmtes und konkretes Ding ist. Diese Bestimmungen sind voneinander verschieden. An dem Ding, nicht an ihn selbst, haben sie ihre Reflexion in sich. Sie sind Eigenschaften des Dings und ihre Beziehung auf dasselbe ist das Haben. Das Ding ist die negative Einheit der vielen Eigenschaften. Die unterschiedlichen Sinne des Menschen nehmen an einem Ding die Eigenschaften wahr, die einerseits gleichgültig verschiedene sind, Farbe, Geschmack, Hörbares, sind im Eins des Dings mit einem Auch verbunden. Und gleichzeitig sind sie konträr, da ja was blau ist, nicht rot, nicht gelb und so weiter ist, das Bittere nicht süß, ein Vogelgezwitscher kein Wolfsgeheule ist und so weiter. Die Qualität des Daseins in der Seinslogik war unmittelbar eins mit dem Etwas. Die Eigenschaften sind ein Verhältnis oder Verhalten, nämlich die des Habens. Bei den Dingen ist es so, dass Hegel ihre Dingheit in Verhältnisse auflöst, zunächst in die Wechselwirkung der Dinge. Das Ding an sich existiert wesentlich. Die äußerliche Unmittelbarkeit und die Bestimmtheit gehört zu seinem an sich Sein oder zu seiner Reflexion in sich. Das Ding an sich ist dadurch ein Ding, das Eigenschaften hat. Und es sind dadurch mehrere Dinge, die nicht durch eine ihnen fremde Rücksicht, sondern sich durch sich selbst voneinander unterscheiden. Diese mehreren verschiedenen Dinge stehen in wesentlicher Wechselwirkung durch ihre Eigenschaften. Die Eigenschaft ist diese Wechselbeziehung selbst, und das Ding ist nichts außer derselben. Die gegenseitige Bestimmung, die Mitte der Dinge an sich, die als Extreme gleichgültig gegen diese ihre Beziehung bleiben sollten, ist selbst die mit sich identische Reflexion und das Ding an sich, das jene Extreme sein sollten. Die Dingheit ist damit zur Form der unbestimmten Identität mit sich herabgesetzt, die ihre Wesentlichkeit nur in ihrer Eigenschaft hat. Wenn daher von einem Dinge oder von Dingen überhaupt ohne die bestimmte Eigenschaft die Rede ist, so ist ihr Unterschied ein bloß gleichgültiger, quantitativer. Dasselbe, was als ein Ding betrachtet wird, kann ebenso sehr zu mehreren Dingen gemacht oder als mehrere Dinge betrachtet werden. Es ist eine äußerliche Trennung oder Vereinigung. Um zu wissen, was Eigenschaften sind, muss man fragen, woraus sie bestehen. Dies ist ein Übergang zu deren Ermöglichungsbedingungen, nämlich einer Materie. Diesen Übergang, so Hegel, macht die Chemie, die zu seiner Zeit sich ja gerade erst entwickelte. Hegel ordnet den Eigenschaften der Farbe, des Geruchs, des Geschmacks und so weiter, den Lichtstoff, Färbestoff, Riechstoff, Wärmestoff und so weiter zu. Ja, das haben einige Physiker in der Zeit ja auch gemacht, indem sie von freien Stoffen geredet haben. Man sollte sich allerdings hüten, diese Stoffe Dinge zu nennen, so Hegel, auch wenn zum Beispiel ein Pigment ein Ding ist. Hier haben diese Dinge eine andere Funktion. Ein Ding ist dann ein quantitativer Zusammenhang von freien Stoffen. Und dies kann sich ändern. Ein Ding kann sich auflösen, wird liquidiert, verflüssigt. Nicht liquidieren kommt ja ursprünglich noch von Flüssigkeit. Nicht? Dieses Ding, wie es sich bestimmt hat, als der bloß quantitative Zusammenhang der freien Stoffe, ist das schlechthin Veränderliche. Seine Veränderung besteht darin, dass eine oder mehrere Materien aus der Sammlung ausgeschieden oder zu diesem auch hinzugefügt werden oder dass ihr Mengenverhältnis zueinander verändert wird. Das Entstehen und Vergehen dieses Dings ist die äußerliche Auflösung solcher äußerlichen Verbindung oder die Verbindung solcher, denen es gleichgültig ist, verbunden zu sein oder nicht. Die Stoffe zirkulieren aus diesem Dinge unaufgehalten hinaus oder herein. Es selbst ist die absolute Porosität ohne eigenes Maß oder Form. Hier haben wir eine Einheit von Selbstständigkeit und Abhängigkeit der Dinge voneinander. Eine Contradictio in adjecto, ein Widerspruch der Dinge selbst. Diesen zu bestreiten, nennt Hegel die Zärtlichkeit für die Dinge. Aber diese durchdringen sich gegenseitig oder sind porös, wie er das nennt. Das Bestehen der Dinge ist das Nichtbestehen der anderen. Auch das Bestehen eines bestimmten Dinges ist auch das Nicht. Sein Nichtbestehen in einem anderen Stadium. Nicht? Das ist beides hier zu denken, weil Hegel die Dinge immer als veränderlich denkt. Das Ding ist daher die sich widersprechende Vermittlung des selbstständigen Bestehens mit sich durch sein Gegenteil, nämlich durch seine Negation oder einer selbstständigen Materie durch das Bestehen und Nichtbestehen einer anderen. Die Existenz hat in diesem Dinge ihre Vollständigkeit erreicht, nämlich in einem an sich seienden Sein oder selbstständigen Bestehen und oder selbstständiges Bestehen und unwesentliche Existenz zu sein. Die Wahrheit der Existenz ist daher ihr an sich Sein in der Unwesentlichkeit oder ihr Bestehen in einem anderen, und zwar dem absolut anderen, oder zu ihrer Grundlage ihre Nichtigkeit zu haben. Sie ist daher Erscheinung. Ja, hier haben wir also den Begriff der Erscheinung, wie Hegel ihn konzipiert. Vielleicht ist noch anzumerken, diese Unterscheidung von Dingen an sich selber betrachtet und Erscheinung bei Kant, die übernimmt Hegel nicht. Er denkt das etwas anders. Nicht? Das Ding an sich ist jetzt hier das An sich Sein des Dinges, also ein Nichts, also eine pure Abstraktion, dem dann noch die Bestimmtheit fehlt, nicht? Also die Mannigfaltigkeit der Eigenschaften. Das ist also teilweise versucht er, das auf Kant abzubilden. Nicht? Das ist gewissermaßen eine kleine Äquivokation, die er ausnutzt, dann um das Ding an sich bei Kant dann abzuräumen. Nicht? Das ist etwas, was man, wenn man Kant und Hegel vergleicht, dann immer berücksichtigen muss, nicht? Dass teilweise die Begriffe äquivok sind und bei Kant eine andere Bedeutung haben als bei Hegel. Hegel nutzt das aber zur Kritik Kants dann manchmal auch aus. Nicht? Die materialistische Dialektik, die dann später entwickelt wird, nimmt ein Stück weit dann diese Äquivokationen dann wieder auf und zurück, nicht? Und diskutiert das etwas anders. Nicht? Das kann man also in der negativen Dialektik Adornos immer wieder sehen. Dass Kant etwas weiter dominant wird, nicht? Als er bei Hegel schon drin ist. Nicht? Und In Frankfurt in den Seminaren gab es immer so eine Trinität, die Trinität, an die man jetzt bei Ostern denkt, sondern also Kant, Hegel und Marx. Nicht? Man hat also mit Kant Hegel kritisiert, mit Hegel Kant kritisiert. Nicht? Und mit den beiden zusammen hat man dann Marx begreifen wollen. Nicht? Und, so sahen die Seminare immer aus, nicht? Ein Kant-Seminar, ein Hegel-Seminar und dann kam dann noch Marx dran. Nicht? In dem einen Semester hatte dann Kant recht, im anderen, im nächsten Semester hatte Hegel recht. Und ich denke, das ist ein vernünftiger Weg, um sich dann auch Marx anzueignen. Fällt mir ja mal noch ein Witz ein, ein Rabbiner, nicht? Er hatte mal... An Ostern sei es gestattet. Danke. Also es kam da ein Kunde eines schlechten Lieferanten an und beschwerte sich über diesen Lieferanten, nicht? Und der Rabbi sagte, ja, da kann ich nur sagen, da haben Sie recht, nicht? Aber am nächsten Tag kam dann der Lieferant auch zu ihm, nicht? Und beschwerte sich über seinen Kunden, der immer so schlecht bezahlt. Nicht? Ja, da haben Sie auch recht. Nicht? Da haben Sie recht. Naja, seine Frau hat das mitgehört. Nicht? Sag mal, du kannst doch nicht dem einen sagen, der hat recht. Nicht? Und jetzt kommt dann der andere und du sagst, der hat auch recht. Naja, sagt er, dann muss ich zugeben, da hast du auch recht. aber es ist natürlich so, dass in dieser Diskussion Kant gegen Hegel recht hat, wie Hegel auch gegen Kant recht hat, in einem bestimmten Moment. Nicht? Und das ist dann eine Dialektik, die dort dann ausgetragen wird. Richtig. Und das ist jetzt nicht wie in dem Witz, nicht? Wo einer dann so beliebig argumentiert. Nicht? Richtig. Ja, aber wir sind jetzt bei der Erscheinung, nicht? Und diese Erscheinung wird jetzt betrachtet als Ding. Das Ding als Totalität der Eigenschaften ist der Widerspruch, die Form zu sein, in der sich die Materie bestimmt. Keine Form ohne Materie, keine Materie ohne Form, hatten wir letztes Mal im Kapitel über den Grund schon kennengelernt. Hier finden wir nun den Zusammenhang zum Begriff der Erscheinung bei Hegel. Erscheinen ist nicht pejorativ gedacht, als bloße Erscheinung, also platonisch, nicht, wo die Erscheinungswelt mundus sensibilis, wie es bei Kant heißt, die Erscheinungswelt jetzt nur ein schwacher Abklatsch, nicht, des Wahrenseins ist, nicht, der Ideenwelt, nicht, oder mundus intelligibilis. Bei Hegel ist Erscheinen schon etwas Wichtiges für das Wesen. In der Erscheinung manifestiert sich das Wesen. In der Enzyklopädie findet sich auch eines seiner bekanntesten Sätze über die Erscheinung, die wir mal uns anhören. Das Wesen muss erscheinen. Sein Schein in ihm ist das Aufheben seiner zur Unmittelbarkeit, welche als Reflexion in sich so bestehen Materie ist. Als sie Form, Reflexion in anderes, sich aufhebendes Bestehen ist. Das Scheinen ist die Bestimmung, wodurch das Wesen nicht Sein, sondern Wesen ist, und das entwickelte Scheinen ist die Erscheinung. Das Wesen ist daher nicht hinter oder jenseits der Erscheinung, sondern dadurch, dass das Wesen es ist, welches existiert, ist die Existenz Erscheinung. Ja, das erläutert Hegel dann noch in einem Zusatz, den können wir ruhig noch mitbringen. Die Existenz, gesetzt in ihrem Widerspruch, ist die Erscheinung. Diese ist nicht mit dem bloßen Schein zu verwechseln. Der Schein ist die nächste Wahrheit des Seins oder der Unmittelbarkeit. Das Unmittelbare ist nicht dasjenige, was wir an ihm zu haben meinen, nicht ein selbstständiges und auf sich beruhendes, sondern nur Schein, und als solcher ist dasselbe zusammengefasst in die Einfachheit des in sich seienden Wesens. Dieses ist zunächst Totalität des Scheinens in sich, bleibt dann aber nicht bei dieser Innerlichkeit stehen, sondern tritt als Grund heraus in die Existenz, welche als ihren Grund nicht in sich selbst, sondern in einem anderen habend, eben nur Erscheinung ist. Wenn wir von der Erscheinung sprechen, so verbinden wir damit die Vorstellung einer unbestimmten Mannigfaltigkeit existierender Dinge, deren Sein schlechthin nur Vermittlung ist und welche nicht und welche somit nicht auf sich selbst beruhen, sondern nur als Momente ihre Gültigkeit haben. Ich als Schein ist also ein sehr wichtiger Begriff bei Hegel. Nicht? Die Erscheinung ist dasjenige, womit sich die Dinge uns vermitteln oder die Dinge sich auch anderen Dingen vermitteln. Also, es läuft ja dann letztendlich dann auf die Wechselwirkung der Dinge hinaus, nicht im Wirklichkeitskapitel. Und das Sein der Dinge ist also Vermittlung, wenn wir von Erscheinung im Sinne Hegels sprechen. Nun haben wir auch gesehen, dass die Dinge sich ständig auflösen, sich verändern, flüchtig sind. Alles fließt, alles wird anders, aber was bleibt als Identität und Unterschied der Dinge, dessen Formen sich verändern? Knospen, Blüten und so weiter sind Formen solcher Wesen. Bei den Dingen haben wir es aber mit strukturierten Veränderungen zu tun. Die Erscheinungen haben Gesetze. Ihr Verhalten, ihr Verhältnis hat eine Identität, nach der sich alles verändert. Das Gesetz als identisch Bleibendes in den Veränderungen gehört zu einer platonischen, übersinnlichen Welt, die Hegel auch verkehrte Welt nennt und die noch einmal verkehrt werden muss, um dann die konkrete Wirklichkeit zu sein. Das ist natürlich ein viel diskutierter Gedanke, der auch in der Phänomenologie des Geistes auftaucht. Nicht? Hegel ist ja ein Kritiker Platons. Er schätzt Platon zwar sehr, nicht? Übernimmt die Begriffe, nimmt auch ganze Kategorien, diskutiert er mit den sokratischen Dialogen, aber er ist doch ein Anhänger von Aristoteles. Und der Wirklichkeitsbegriff, auf den wir so langsam uns zubewegen, ist durchaus aristotelisch zu denken. Nämlich eine Wirklichkeit als Bewegtes, nicht? Eine Bewegung von Möglichkeit zur Wirklichkeit. Das hat sich in dem Zitat eben ja auch schon gezeigt, nicht? Dass wenn der Grund heraustritt in die Existenz, nicht? Also in die Erscheinung etwas tritt, dann ist das eine Möglichkeit, die in die Wirklichkeit übergeht. Das sind alles Bestimmungen, die in der Metaphysik im 12. Buch viel diskutiert werden. Oder auch im 5. Buch der Physik, diese Bewegungslehre. Nicht? Diese Bestimmungen sind bei Hegel eigentlich allgegenwärtig. Manchmal, zum Beispiel in der Geschichte der Philosophie, schreibt er in Klammern dann auch die griechischen Ausdrücke für seine Begriffe. An sich ist dann Dynamis, lateinisch wäre es Potentia, nicht? Und für sich sein, also für sich ist bei ihm Energia, nicht? Oder Actus in der lateinischen Übersetzung. Solche Begriffe finden wir in der Philosophiegeschichte ja immer wieder und sie sind durchgängig im gesamten Mittelalter, sind die ja diskutiert worden. Das heißt, im Mittelalter mit Unterbrechungen, weil zunächst einmal ja nur die logischen Schriften von Aristoteles bekannt waren. Zunächst einmal die Logica Vetus, die alte Logik, also Kategorienschrift unter anderem, die bei Hegel auch von sehr großer Bedeutung ist, am Anfang schon der Begriffslogik dann. Und ja, im 13. Jahrhundert werden dann andere Schriften teilweise aus dem Arabischen übersetzt, teilweise auch aus dem Griechischen neu übersetzt, wie die mit der Physik, nicht? Und dann die physikalischen Schriften, was dann auch dazu führte, dass Aristoteles also im Mittelalter zunächst einmal, oder die Aristoteliker besser gesagt, der Aristoteles lebte ja dann nicht mehr, also die Aristoteliker verfolgt wurden. Nicht? Das hängt damit zusammen, dass Aristoteles von der Ewigkeit der Welt ausgeht, was die Theologen nicht mit dem Schöpfungsgedanken vereinbar hielten. Es gab auch arabische und jüdische Philosophen, also Maimonides, nicht? Rambam ist da ein bedeutender, der Aristoteles und die jüdische Theologie zusammengebracht haben. Nicht? Der war also auch weitgehend Aristoteliker, nicht? Hat aber dann die Schöpfung so interpretiert, dass sie also mit Aristoteles in Einklang ist, oder hat Aristoteles dann etwas uminterpretiert. Nicht? Dem folgen dann die christlichen Philosophen dann ja auch. Nicht? Also wir waren aber jetzt beim Gesetz, nicht? Als das identisch bleibende in den Veränderungen. Hegel macht also Folgendes, also den Gesetzesbegriff der Naturwissenschaften, nicht? Wie sie zur damaligen Zeit entstanden, es ist vor allen Dingen der Gesetzesbegriff von Newton. Galilei war da noch nicht ganz so weit. Nicht? Und in Newton werden dann die Keplerschen Gesetze und die galileische Theorie der Schwerkraft in Einklang gebracht, nicht? Sodass man dann eine Physik hat, nicht? Die der klassischen Mechanik. Und dieses Gesetz ist jetzt hier ist das Identische, also die Identität in der Welt der Veränderungen. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Gesetze werden ja in der Regel mit mathematischen Gleichungen formuliert. Nicht? Heute. Seit Newton ist das gang und gäbe. Nicht? Kant sprach sogar davon, dass also nur so viel Wissenschaft existiert, wie Mathematik dort enthalten ist. Nicht? Es kommt dann immer auch darauf an, also was für eine Mathematik man hat. Hegel hat ja eine spekulative Mathematik, die auch noch etwas anders ist, nicht? Und eine qualitative Mathematik, die auch ganz recht interessant ist. Also heute wird das ja alles wieder diskutiert, nicht? Also auch das Verhältnis zur Differentialrechnung und solche Sachen, nicht? Also zu Leibniz hauptsächlich. Und dieses Gesetz wird also zunächst einmal wie eine platonische Idee vorgestellt. Das kennen wir aus heutigen Erkenntnistheorien der Naturwissenschaften ja auch, nicht? Dass man lediglich von Modellen spricht, nicht? Modelle sind ja bestimmte Idealisierungen und die werden so gehandhabt, als ob sie also nichts in der Wirklichkeit abbilden oder reproduzieren, nicht? Je nachdem, was für eine Erkenntnistheorie man da hat. Das ist dann so ein Modellplatonismus, der durchaus gang und gäbe ist und den Hegel hier natürlich auch kritisiert als verkehrte Welt. Nicht? Ein gesetzmäßiger Zusammenhang ist immer aus der konkreten Wirklichkeit heraus abstrahiert oder präpariert. Unwesentliche Bestimmungen gelten dem Wissenschaftler als Störfaktor oder Rahmenbedingungen, die zum Beispiel im Experiment klein gehalten werden. Man hat so gegen den positivistischen Philosophen Popper immer eingewandt, nicht, dass er nicht vernünftig zwischen Randbedingungen und Rahmenbedingungen unterscheidet. Die Kritik ist meines Erachtens sehr triftig. Denn Popper hat einen überdeterminierten Wirklichkeitsbegriff. Nicht? Den hat Hegel zum Beispiel ja nicht. Nicht? Gesetze haben, und das wird sich im Wirklichkeitskapitel dann zeigen, Gesetze haben Möglichkeitscharakter. Nicht? Wir haben so eine Formulierung, wenn X, dann Y, oder wenn P, dann Q, nachdem welche Buchstaben man dafür wählt. In der Wissenschaftstheorie nehmen sie immer Pi und Q. Und das ist natürlich die Formulierung einer Möglichkeit, also eines hypothetischen Imperativs, kann man das auch nennen, mit Kant. Nicht? Im Gegensatz zu den kategorischen Imperativen, die unbedingt gelten. Aber hier gilt es etwas nur unter einer Bedingung. Nicht? Und nicht, dass man wird ja durch, wie Hegel mal sagte, durch Raum und Zeit erschlagen, wenn ein Dachziegel also, vom Haus fällt. Nicht? Das geschieht ja nach dem Fallgesetz. Nicht? Dass jetzt ein Ziegel vom Dach fällt, nicht, lässt sich aus dem Fallgesetz allerdings nicht herleiten. Nicht? Die Naturwissenschaft liefert uns Idealisierungen und mögliche Verlaufsformen in der Wirklichkeit, nicht? Aber sie liefert nicht das, was konkret geschieht. Nicht? Das ist sehr entscheidend. Das ist auch bei Hegel natürlich im Wirklichkeitskapitel dann sehr entscheidend, dass also die Gesetzmäßigkeiten eine Möglichkeit ausdrücken. Nicht? Und die Möglichkeit, also was nur Realität ist, ist mit, da kommt dann weitere Kategorien hinein, mit Zufall behaftet. Wobei unter Zufall bei Hegel jetzt verstanden wird, dass etwas auch anders sein kann. Und dass etwas auch anders sein kann, ist die Ermöglichung jetzt, dass etwas gesetzmäßig erfolgt. Aber um diese Gesetzmäßigkeiten zu finden, müssen wir natürlich idealisieren, Störfaktoren möglichst beseitigen, also im Falle des Fallgesetzes, nicht im Falle des Falles. Da machen wir Experimente in der Vakuumhaube, nicht, wo dann die Luftreibung und solches ausgeschaltet wird. Nicht, dann fällt tatsächlich eine Bleikugel genauso schnell wie eine sanfte Feder oder ein Blatt. Nicht? Das ist sehr entscheidend. Nicht? Sonst würde ja jeder sagen können, wieso? So ein Stein fällt mir gleich auf den Kopf, nicht? Das Blatt, das kommt also ganz, ganz langsam erst herunter. Nicht? Wird dann noch mit dem Wind und so davon geweht, gegebenenfalls, und kommt gar nicht an. Und die Wissenschaft macht also so etwas wie Störfaktoren beseitigen, nicht, im Experiment, nicht, aber jedes ideales Verhältnis in der Wirklichkeit, um die es da auch bei Hegel in der Logik ja geht, das sind immer Idealisierungen, nicht, und der Zusammenhang zu Idee ist ja auch frappant, nicht, also Ideen sind ja nach Platon auch so eine Modelle für die Welt, nicht, im Timaeus. Und deswegen ist die Welt so tatsächlich eine idealisierte Welt, nicht? Von der Hegel sogar mal sagt, die reale würde zerquetscht, nicht? Das sagt er in der Naturphilosophie, nicht? Er wird idealisiert zerquetscht. Nicht? Heute gibt es ja sogar Elementarteilchenbeschleuniger, mit der Materie, also mit unheimlicher Gewalt zertrümmert wird, nicht? Um die Ergebnisse dann zu messen. Ja. Erscheinung und Gesetz haben einen und denselben Inhalt. Das Gesetz ist die Reflexion der Erscheinung in die Identität mit sich. So steht die Erscheinung als das nichtige Unmittelbare dem in sich Reflektierten gegenüber. Und sie sind nach dieser Form unterschieden. Aber die Reflexion der Erscheinung, wodurch dieser Unterschied ist, ist auch die wesentliche Identität der Erscheinung selbst und ihrer Reflexion, was überhaupt die Natur der Reflexion ist. Sie ist das im Gesetzsein Identische mit sich und gleichgültig gegen jenen Unterschied, welcher die Form oder das Gesetzsein ist, also ein Inhalt, der sich aus der Erscheinung in das Gesetz kontinuiert, der Inhalt des Gesetzes und der Erscheinung. Dieser Inhalt macht hiermit die Grundlage der Erscheinung aus. Das Gesetz ist diese Grundlage selbst. Die Erscheinung ist derselbe Inhalt, aber enthält noch mehr, nämlich den unwesentlichen Inhalt ihres unmittelbaren Seins. Und schließlich stellt Hegel, der wie Aristoteles Platons Ideen als innerweltlich denkt, das Gesetz auch als weltimmanent dar. Er nimmt aber Platon dabei doch ernst, indem er den berühmten Chorismos, nicht, die abgrundtiefe Trennung zwischen Sinnlichen und Intelligiblen, als Moment beibehält. Das Gesetz ist daher nicht jenseits der Erscheinung, sondern in ihr unmittelbar gegenwärtig. Das Reich der Gesetze ist das ruhige Abbild der existierenden oder erscheinenden Welt. Aber vielmehr ist beides eine Totalität und die existierende Welt ist selbst das Reich der Gesetze, das als das einfache Identische zugleich als in dem Gesetztsein oder in der sich selbst auflösenden Selbstständigkeit der Existenz identisch mit sich ist. Die Existenz geht in das Gesetz als in seinen Grund zurück. Die Erscheinung enthält dies beides, den einfachen Grund und die auflösende Bewegung des erscheinenden Universums, deren Wesentlichkeit er ist. Das Gesetz ist allerdings nicht nur identisch mit den Erscheinungen, sondern auch ihr anderes. Die existierende Welt erhebt sich zum Reich von Gesetzen. Das Bestehen des Inhalts ist dessen Auflösung. Die Erscheinung ist Wandel, aber im Wandel ist auch ein Bleiben. Die an und für sich seiende Welt nennt Hegel übersinnliche Welt, im Gegensatz zu der sinnlichen, die für die Anschauung das unmittelbare Verhalten des Bewusstseins ist. Die übersinnliche Welt hat auch Unmittelbarkeit, Existenz, aber eine reflektierte, eben wesentliche Existenz. Das Ding ist der Anfang der reflektierten Existenz, eine Unmittelbarkeit, die noch nicht gesetzt ist. Die an und für sich seiende Welt ist also selbst eine in sich in die Totalität des mannigfaltigen Inhalts unterschiedene Welt. Sie ist identisch mit der erscheinenden oder gesetzten, insofern Grund derselben. Aber ihr identischer Zusammenhang ist zugleich als Entgegensetzung bestimmt, weil die Form der erscheinenden Welt die Reflexion in ihr Anderssein ist. Sie also in der an und für sich seienden Welt wahrhaft so in sich selbst zurückgegangen ist, als diese ihre entgegengesetzte ist. Die Beziehung ist also bestimmt diese, dass die an und für sich seiende Welt die verkehrte der Erscheinenden ist. Die platonische Ideenwelt ist so, hier in Form des Gesetzes, die Verkehrung der Erscheinungswelt und der bestimmte Grund der erscheinenden Welt. Was in der einen Welt positiv ist, ist in der anderen negativ, das ist mit Verkehrung gemeint. So ist der Nordpol in der anderen Welt der Südpol, führt Hegel als Beispiel an. So muss die Welt noch einmal verkehrt werden. Und dann geht's weiter. So ist das Gesetz wesentliches Verhältnis. Die Wahrheit der unwesentlichen Welt ist zunächst eine ihr andere an und für sich seiende Welt. Aber diese ist die Totalität, indem sie sich selbst und jene erste ist. So sind beide unmittelbare Existenzen und damit Reflexion in ihr Anderssein, als auch eben damit wahrhaft in sich reflektierte. Welt drückt überhaupt die formlose Totalität der Mannigfaltigkeit aus. Diese Welt, sowohl als wesentliche wie als erscheinende, ist zugrunde gegangen, indem die Mannigfaltigkeit aufgehört hat, eine bloß verschiedene zu sein. So ist sie noch Totalität oder Universum, aber als wesentliches Verhältnis. Es sind zwei Totalitäten des Inhalts in der Erscheinung entstanden. Zunächst sind sie als gleichgültige, selbstständige gegeneinander bestimmt und haben zwar die Form jede an ihr selbst, aber nicht gegeneinander. Diese aber hat sich auch als ihre Beziehung gezeigt. Und das wesentliche Verhältnis ist die Vollendung ihrer Formeinheit. Ja, hier zeigt sich übrigens auch die Doppeldeutigkeit von Welt oder Universum. Nicht? Die Welt ist einmal alles, was in der Welt ist. Nicht? Und die Welt ist das, was alles ist. Nicht? Es ist immer beides. Nicht? Heute würden wir zwischen intentionalen oder extensionalen Bestimmungen dann reden. Nicht? Die Extension eines Begriffs ist alles, was darunter fällt. Nicht? Das ist einmal Welt, nicht? Alles, was in der Welt ist. Nicht? Und dann ist von der Intention her an der Totalität, die intentional bestimmt ist, nicht? Die dann auf den Begriff gebracht wird. Das wesentliche Verhältnis ist die Wahrheit der Erscheinung. Aber noch nicht das wahrhafte Dritte zum Wesen und der Existenz. Die Totalität ist hier noch ein Inneres. Das Verhältnis von Ganzen und Teilen ist eines, wo sich beides wechselseitig bedingt. Nicht, das lässt sich ja relativ einfach erklären mit Ganzen und Teilen. Nicht? Wenn ich jetzt 5 Finger habe, nicht, an einer Hand, nicht, dann sind diese 5 Finger ein Ganzes, nicht meine Hand. aber die besteht aus 5 Fingern. Nicht? Teil und Ganzes sind, also die Teile sind auch das Ganze. Nicht? Das ist eine Sache der Reflexion, also ob ich die Identität oder den Unterschied betone. Ja. Die Totalität ist also hier noch ein Inneres. Das Verhältnis von Ganzen und Teilen ist eines, wo sich beides wechselseitig bedingt. Das Innere muss sich nach Hegel noch äußern. In der Enzyklopädie erläutert er das noch etwas kürzer, sodass wir mal diese Fassung ausnahmsweise zitieren. Das wesentliche Verhältnis ist die bestimmte, ganz allgemeine Weise des Erscheinens. Alles, was existiert, steht im Verhältnis. Und dies Verhältnis ist das Wahrhafte jeder Existenz. Das Existierende ist dadurch nicht abstrakt für sich, sondern nur in einem anderen. Aber in diesem anderen ist es die Beziehung auf sich. Und das Verhältnis ist die Einheit der Beziehung auf sich und der Beziehung auf anderes. Das Verhältnis des Ganzen und der Teile ist insofern unwahr, als dessen Begriff und Realität einander nicht entsprechen. Der Begriff des Ganzen ist der, Teile zu enthalten. Wird dann aber das Ganze als das gesetzt, was es seinem Begriff nach ist, wird es geteilt. Wird es geteilt, so hört es damit auf, ein Ganzes zu sein. Es gibt nun zwar Dinge, welche diesem Verhältnis entsprechen, allein dies sind auch eben um des Willen nur niedrige und unwahre Existenzen. Die Analyse des Ganzen ergibt die Teile und das Ganze ist nur das Ganze von den Teilen. Man kann auch das eine als die Möglichkeit des anderen, als die Kraft und Äußerung sehen. Das tut jetzt im Folgenden Hegel auch. Zum Kraftbegriff ist noch einiges zu bemerken. Also die Geschichte des Kraftbegriffs ist sehr komplex. Und die alte antike Bedeutung von Kraft, also Dynamis, nicht, reale Möglichkeit auch, Vermögen und diese Bedeutung sind da alle drin im Kraftbegriff. Nicht, und der neuzeitliche Begriff der Kraft, nicht, ist, also der muss dann erstmal mathematisch umformuliert werden, nicht, damit das auch etwas Messbares wird, nicht, ist etwas anderes. Nicht? Das hängt damit zusammen, dass ja in der antiken Physik alle Bewegungen Ursachen haben. Aristoteles weist an einer Stelle dann sogar ab, dass es also ursachelose Bewegung gäbe, nicht so etwas wie Trägheit. Und genau das ist dann ja in der modernen Physik dann von äußerster Bedeutung, nicht, dass es auch ursachelose Bewegung gibt, nicht? Was interessant ist, ist also die Veränderung dann der Bewegung. Nicht? Wenn etwas seinen Bewegungszustand nicht? Ändert, nicht? Ruhe wäre dann auch ein Bewegungszustand. Nicht? Das ist dann schon eine erste Form von Relativitätstheorie, nämlich die Newtonsche Relativität, nicht? Die sich dann von der Einsteinschen noch einmal unterscheidet. Und hier deutet sich also auch schon ein, dass also ein dass so ein, was als Kraft da wird, nicht? Also beispielsweise ein Bewegungspotenzial, nicht? Wenn ich also einen Stein hochhebe, nicht, hat das ein Bewegungspotenzial. Wenn ich ihn loslasse, wird dann durch die Schwerkraft, nicht, dieser Stein dann beschleunigt, nicht? Weil er einmal die Trägheit hat und aber auch die Anziehungskraft, nicht? Beispielsweise der Erde oder des Mondes oder so etwas. Dementsprechend kommt dann, wenn der Stein vom Dach fällt, nicht, dann kommt das mit einer unheimlichen Wucht an und mit der Impuls kann einen dann schon eine Schädelbasisverletzung beifügen. Nicht? Da sieht man, dass also so etwas wie ein Potenzial, eine Kraft, nicht, durchaus Auswirkungen haben kann. Nicht? Da muss sich nur ein Ziegelstein also, lösen. Und die Wirklichkeit ist jetzt nun diese Einheit von beiden, von Kraft und Äußerung, Inneren und Äußeren, nicht? Das stellt Hegel auch so dar. Das eine und dasselbe dieses Verhältnisses, die in ihm vorhandene Beziehung auf sich, ist somit unmittelbar negative Beziehung auf sich, und zwar als die Vermittlung, das ein und dasselbe gleichgültig gegen den Unterschied. Und dass es die negative Beziehung auf sich ist, welche sich selbst als Reflexion in sich zum Unterschiede abstößt und sich als Reflexion in anderes existierend setzt und umgekehrt diese Reflexion in anderes zur Beziehung auf sich und zur Gleichgültigkeit zurückführt. Die Kraft und ihre Äußerung. Kraft und Äußerung, Inneres und Äußeres, bilden eine Einheit in der Wirklichkeit. Das Wesen muss erscheinen. Was da erscheint, ist zunächst einmal nicht präsent. Das ist es in der Existenz, in der Erscheinungswelt. Die Wirklichkeit ist die Einheit des Wesens und der Existenz. In ihr hat das gestaltlose Wesen und die haltlose Erscheinung oder das bestimmungslose Bestehen und die bestandlose Mannigfaltigkeit ihre Wahrheit. Die Existenz ist zwar die aus dem Grunde hervorgegangene Unmittelbarkeit, aber sie hat die Form noch nicht an ihr gesetzt. Indem sie sich bestimmt und formiert, ist sie die Erscheinung. Und indem sich dies nur als Reflexion in anderes bestimmte Bestehen zur Reflexion in sich fortbildet, wird es zu zwei Welten, zwei Totalitäten des Inhalts, deren die eine als in sich, die andere als in anderes Reflektierte bestimmt ist. Das wesentliche Verhältnis aber stellt ihre Formbeziehung dar, deren Vollendung das Verhältnis des Inneren und Äußeren ist, dass der Inhalt beider nur eine identische Grundlage und ebenso sehr nur eine Identität der Form ist. Dadurch, dass sich auch diese Identität in Ansehung der Form ergeben hat, ist die Formbestimmung ihrer Verschiedenheit aufgehoben und es ist gesetzt, dass sie eine absolute Totalität sind. Diese Einheit des Inneren und Äußeren ist die absolute Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit aber ist zunächst das Absolute als solches, insofern sie als Einheit gesetzt ist, in der sich die Form aufgehoben und zu dem leeren oder äußeren Unterschiede eines Äußeren und Inneren gemacht hat. Die Reflexion verhält sich gegen dies Absolute als Äußerliche, welche es vielmehr nur betrachtet, als dass sie seine eigene Bewegung wäre. Indem sie aber wesentlich dies ist, ist sie als seine negative Rückkehr in sich. Ja, das klingt natürlich erst einmal sehr schwer. Aber wir hatten ja die Erscheinungswelt und eine übersinnliche Welt, die eine Verkehrung darstellte. Nicht? Also eine Modellierung der Welt. Und jetzt kommt es zu einer Rückkehr. Und diese Rückkehr ist dann die absolute Wirklichkeit oder das Absolute, wie er das auch nennt. Absolut heißt ja immer nicht relativ, nicht losgelöst. Nicht? Absolvere heißt ja loslösen im wörtlichen Sinne. Und in diesem Sinne gebraucht Hegel das ja auch. Im Absoluten ist jetzt Inneres und Äußeres in eins. Nicht? Die Welt ist ein Inbegriff von Gesetzmäßigkeiten gleichermaßen wie etwas, was erscheint. Damit ist sozusagen die Verkehrung verkehrt. Und das meint er also hiermit als negative Rückkehr in sich. Wir haben es ja immer mit Totalitäten zu tun, die Totalität von Gesetz, nicht? Und die Totalität der Erscheinungswelt. Nicht? Mundus sensibilis und mundus intelligibilis sind hier in einer Einheit. Das hat auch zur Konsequenz, dass der Wirklichkeitsbegriff Hegels schon nicht mehr bloßes Sein ist, sondern eine Einheit von Sein und Sollen. Das heißt, es ist ein immer auch gleichzeitig normativer Begriff. Also die Wirklichkeit hat also Potenziale, die verwirklicht werden müssen, die ist also Sollzustände. Nicht? Diese kann man sich vielleicht so an einfachen Systemen klar machen, nicht? Ein Thermostat beispielsweise. Nicht? Es ist also nicht ein, nicht ein deontisches Sollen, sondern ein ontisches Sollen bei Hegel. Ein Thermostat schaltet die Heizung an, wenn eine bestimmte Temperatur unterschritten ist. Und dann heizt es, nicht? Und dann schaltet das Thermostat wieder aus. Das ist also ein System, das auf einem Sollzustand, den man einstellen kann, basiert. Nicht? So etwas haben wir auch beim Organismus. Nicht? Unser Organismus hat auch bestimmte Sollzustände. Nicht? Also ein bestimmtes anthropologisches A priori an Nahrungsmittel beispielsweise darf nicht unterschritten werden. Nicht? Dann sonst werden wir krank oder sterben. Nicht? Also wenn man, insbesondere wenn man nicht genügend Wasser bekommen hat. Nicht? Oder der Schüttelfrost ist auch so ein Phänomen. Wenn der Körper Fieber erzeugen will, um einen Krankheitserreger zu bekämpfen, dann kriegt der Mensch Schüttelfrost, also das vegetative Nervensystem produziert den Schüttelfrost, damit eine bestimmte Körpertemperatur erreicht wird. Das ist wie das Thermostat im Grunde. Ja, da haben wir also schon zweckmäßige Systeme. Ja. Und es ist jetzt auch kein Zufall, dass Hegel jetzt mit der Wirklichkeit, da ist er am Ende der objektiven Logik, nicht? Dass er da ja zum Begriff übergeht. Und Begriff hat auch immer etwas mit Zweck zu tun. Und die Begriffslogik endet dann ja mit der Explikation dessen, was Zweckmäßigkeit ist. Und die objektive Zweckmäßigkeit ist da immer gemeint. Nicht, nicht der äußerliche subjektive Zweck, die Intention oder so etwas, sondern die innere Zweckmäßigkeit eines Organismus ist bereits schon eine Form von Idee bei Hegel. Nicht die Idee nämlich als Leben. Nicht? Da kommt die Idee des Erkennens und dann kommt das Handeln. Nicht? Damit endet diese ganze Logik. Nicht? Und da wir jetzt gerade das Freiheitsfest haben, nicht? Also Passover, wie die Engländer sagen, nicht? das übersetzt vielleicht dieses Pesach aus dem Hebräischen vielleicht noch am besten, dieses Passover. Das klingt auch schon so ähnlich, nicht? Heißt ja so hinüberhüpfen, nicht? Also es gab ja so ein Schibuli, also ein Kennzeichen, nicht? Ich bin Jude, nicht? Und ich musste verschont werden, nicht? Bei der Strafe. Und so konnten die dann aus eigenen Stücken sozusagen sich befreien, nicht? Nicht von den Ägyptern freigelassen werden, dass da Freiheit geschenkt wird, sondern die Freiheit musste man sich selbst erkämpfen, sonst ist es keine wirkliche Freiheit, nicht? Und das ist deswegen eigentlich ein schönes Fest, das ich vielleicht die Linke so als Lieblingsfest auserkoren hätte können, nicht? Ja, wir sind jetzt in der Mitte der Sendung und ich habe ja noch ein Versprechen zu halten, dass ich noch etwas Musik mache, nämlich den jetzt zweiten Satz des ersten Klavierkonzerts von Max Dölemann. Das ist jetzt ein ruhiger Satz, nicht? Der heißt sogar Tranquillo. Ist jetzt auch wesentlich langsamer, so dass wir uns dann auf den nächsten Teil gut vorbereiten können. FSK 93. Wo keins ist, ist eins. Eine Sendung über Dialektik. Wir hatten in den ersten Teil den Begriff der Wirklichkeit herausgearbeitet. Dieser Begriff der Wirklichkeit müsste jetzt noch ausführlich jetzt selber noch einmal diskutiert werden. Die Kategorien der Wirklichkeit, der Möglichkeit und Notwendigkeit. Das müssen wir aber auf zwei Sendungen jetzt doch verteilen, weil wir das doch ausführlicher gemacht haben als geplant. Weil doch diese Bestimmungen sehr wichtig sind und nicht unbedingt immer so eingängig, nicht, so dass da mehr Erläuterungen notwendig sind. Aber was bedeutet jetzt bei Hegel Wirklichkeit? Nicht? Was bedeutete Wirklichkeit bei Aristoteles? Der hat diesen Begriff der Entelechia geprägt, ein Neologismus, der sich zusammensetzt, nicht, aus Echein haben, nicht, Telos, nicht. Und wenn man das so ganz wörtlich jetzt verdeutscht, diese Teilwörter, dann bedeutet endlich hier so etwas wie sich am Ende haben, nicht. Man fühlt, mag da sogar an Ernst Bloch erinnert sein, nicht, der viele seiner Werke damit beginnt, nicht ich, dass ich mich noch nicht habe, nicht? Noch nicht mein Telos, also mein Ziel gefunden habe. Und ein berühmter Satz aus der Rechtsphilosophie macht es vielleicht auch deutlich, dass Wirklichkeit ein gleichzeitig auch normativer Begriff ist. Und zwar in dem Sinne, wie Hegel ihn auch in der Rechtsphilosophie gebraucht. So spielt es aber auch in der Logik eine Rolle. Nämlich, er schreibt dort, was wirklich ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich. Das ist die Formulierung in der gebräuchlichsten Variante. Es gibt auch andere Varianten, von Nachschriften der Rechtsphilosophie, da ist dann nicht mehr von ist die Rede, nicht? Was wirklich ist, wird vernünftig, nicht? Was vernünftig ist, wird vernünftig. Da ist dann schon ein Aspekt, also ein noch dynamischer Aspekt da drin, nicht? Dass man sieht ja schon mal, dass nicht alles als Wirklichkeit anerkannt wird, nicht die Realität ist gemeint, also die bloße Faktizität, Die bloße Vorhandenheit der Welt ist damit ist noch nicht wirklich. Nicht? Wirklich ist mehr. Es ist eine Einheit von Dynamis und Energia bei Aristoteles, nicht? Von realer Möglichkeit, wie das bei Hegel heißt, nicht? Realer Möglichkeit. Und dann kommt ja diese Wirksamkeit, nicht? Also Potentia und Actus. Nicht? Und bei Aristoteles war es im Grunde genommen ja auch schon so, dass die Welt eine Bewegte ist, nicht? Und sie ist immer unterwegs zu ihrem Telos, zu ihrem Ziel. Nicht? Sie ist nicht vollständig schon heraus, könnte man so mit Bloch sagen. Nicht? Es ist noch nicht alles, was sich, was dort drin als Potenzial steckt. Nicht? Und da muss man sagen, vernünftiges Potenzial bei Hegel. Nicht? Es ist noch nicht alles herausentwickelt. Nicht? Wenn er also sagt, was wirklich ist, ist vernünftig, ist das keinesfalls eine Beweichräucherung einer falschen Realität oder so etwas, nicht des bloß faktischen Vorhandenen, nicht? Sondern er sagt auch gleichzeitig, dass Potenziale in der Wirklichkeit mit enthalten sind, nicht die vernünftig sind. Und Marx hat ja immer den Don Quixote so geliebt, nicht, und sprach immer von alle Sprengversuche, die also nicht auf einer Wirklichkeitsanalyse beruhen, nicht? Die wären also pure Don Quixoterie, nicht? Wir müssen Potenziale in der Wirklichkeit entdecken, wenn wir Welt verändern wollen. Sonst haben wir Utopien im Sinne eines, wie Schopenhauer das mal nannte, nicht? Wolkenkuckucksheims, nicht? Ich habe dazu eine Verständnisfrage. Achso. Danke. Ich habe dazu eine Verständnisfrage, und zwar, ich war gerade auf La Palma und war sehr beeindruckt, also eine kanarische Insel ist es, und war sehr beeindruckt, wie überlegt und konsequent die da Teile der Küste, ganz bestimmte Teile der Küste als absolutes Naturschutzgebiet ausgewiesen haben und ein Gebiet um dieses direkte Naturschutzgebiet herum als ein Gebiet ausgewiesen haben, was ausschließlich nur für traditionelle Fischereimethoden zugelassen ist. Und die Palmeros waren total stolz auf diese Konzeption. Und meine Verständnisfrage ist jetzt, wenn ihr da Wirklichkeit und Realität einander gegenüberstellt, könnte man sowas dann als eine Wirklichkeit im Sinne von, da hat sich menschliche Einsicht und Vernunft manifestiert und durchdringt dieses natürliche Areal auf eine sinnvolle Art. Wäre das dann Wirklichkeit? Oder ist es jetzt gerade völlig neben der Tasse? Also ich würde erstmal dazu sagen, dass wenn du sprichst von der menschlichen Vernunft, die sich da Geltung verschafft hat, dann wäre das nach Hegel ja es gibt nicht sozusagen die menschliche Vernunft und die Vernunft schlechthin, sondern für Hegel stellt sich das ja so dar, dass, wenn man das jetzt unter historisch-systematischen Gesichtspunkten sich anschaut, dass der Weltgeist da aktiv wird. Das Absolute, die Vernunft, ist zu Beginn, sie entäußert sich in ihr Anders, und in diesem Anderen, das sie ja selbst ist, das heißt, Vernunft ist auch immer in dem Anderen, nur in einer anderen Form. Also der Geist als Geist kann nicht bei sich selbst bleiben, bliebe er bei sich, wüsste er von sich nicht. Also muss er sich sozusagen entäußern in die Welt. Die Welt ist das andere Seiner, aber damit er selbst. Also ist die Welt von Anbeginn sozusagen immer schon auch mit Vernunft in Anführungszeichen ausgestattet oder enthält sie als eine Möglichkeit, die sich sukzessive in der Zeit realisiert und verkürzt gesagt, dem Hegel den Gedanken nach, am Ende, wenn die Welt komplett vernünftig geworden ist, ist das andere, das sich der Geist zunächst gegeben hat, aufgehoben und die Vernunft bei sich selbst auf einer anderen Stufe angelangt. Und in dem Sinne könnte man auch sagen, dass solche Sätze wie was wirklich ist, ist vernünftig und das Wirkliche immer auch Potentialität enthält, also noch möglich, noch offen ist sozusagen im Hinblick auf die Zukunft. Beide Sätze widersprechen einander nicht, in dem Sinne, dass Hegel natürlich fortsagt, Vernunft ist immer schon in der Welt, auch in dem Hier und Jetzt, aber es ist noch nicht die Vernunft, die teleologisch gedacht am Ende zu sich selbst gelangt. Also noch nicht die voll entfaltete Vernunft in ihrem Dasein. Und so könnte man dann sagen, die Zwecke, die die Menschen realisieren in der Welt, das können vernünftige Zwecke sein und es können unvernünftige Zwecke sein. Nun ist die Frage, woran gemessen sind die Zwecke, die realisiert werden, vernünftig oder nicht vernünftig? Ja, man könnte doch einfach sagen, wenn sich die Vernunft, die sowieso schon in der Welt ist, also das ist ja, was weiß ich, so bestimmte Wechselwirkungen, die sind ja eigentlich sehr vernünftig, also wenn sich das sozusagen vereinigt mit der menschlichen Vernunft zu einem zukunftsfähig, tragfähigen Ganzen, wäre das dann? Die Frage ist, was du jetzt unter tragfähigen Ganzen verstehst. Tragfähiges Ganzes wäre dass ja, dass die Delfine nicht hops gehen, Entschuldigung, ganz verkürzt gesprochen. Verkürzt gesprochen, anders ausgedrückt, dass wir unsere eigenen Lebensgrundlagen nicht systematisch zerstören. Genau. Und sozusagen mit der Natur im Einklang oder versöhnt leben können. Dass wir Natur nicht als bloßes Mittel zu unseren Zwecken anschauen und gebrauchen, sondern dass wir Wege und Mittel finden, um in Einheit mit der Natur existieren zu können. Genau. Und das schließt ein beispielsweise auch die Möglichkeit, dass alle Menschen auf diesem Planeten tatsächlich ihrem Begriff gemäß leben können sollen, nämlich als Menschen. Das bedeutet, es muss keinen Hunger geben, es muss kein Elend geben, es kann jeder ein Dach über dem Kopf haben. Alles das wäre möglich, wenn wir von unserer Vernunft Gebrauch machen würden und nicht Vernunft nur zu instrumentellen Zwecken einsetzen würden. Also nochmal zurück auf Hegel. Auch in diesem Kapitel, auf das wir zu sprechen kamen, der Begriff der Kraft, der darin auftaucht, ist auch etwas, das dem Subjekt zukommt in dem Sinne, dass es über eine Kraft verfügt, nämlich in Gestalt eines Willens, der ihn befähigt, Zwecke zu realisieren, die mit der Vernunft im Einklang stehen, mit einer Vernunft, die letztendlich darauf abzielt, dass das Ganze, wie du gesagt hast, nämlich unter dem Gesichtspunkt, dass jedes Subjekt seinem Begriff gemäß leben kann, nämlich als Mensch, realisiert werden kann. Wie ist das? Und es darf keine absolutierte Vernunft sein, ne? Dann haben wir die Dialektik der Aufklärung. Da müssten wir jetzt noch mal ausführlich über den Begriff der Vernunft diskutieren, okay, wie er in der Dialektik der Aufklärung zu Recht ja kritisiert wird. Ja, dazu, wir sind ja noch in Hegels Zeitalter und okay, der Übergang zu Marx und in in der Zwischenzeit, also zwischen Marx und heute, hat sich ja noch was geändert. Auschwitz, der Rückfall in die Barbarei, hat stattgefunden. Ja. Und wir befinden uns jetzt also in einer Barbarei und angesagt ist erstmal die Entbarbarisierung. Nichtsdestotrotz spielen Utopien ja gerade deswegen immer wieder eine große Rolle. Und daher war eine Ankündigung auch davon die Rede, dass da Adorno und Bloch, die einmal 1964 unter dem Gesprächsleiter Horst Krüger mal diskutierten, das ist am Sammelbändchen herausgegeben von Rainer Traub und Harald Wiese, Gespräche mit Ernst Bloch, veröffentlicht. Es befindet sich aber auch in der Adorno-Gesamtausgabe irgendwo. Hier ist es überschrieben mit "Etwas fehlt". Das ist ein Satz aus dem Mahagoni von Bert Brecht. Und den Untertitel über die Widersprüche der utopischen Sehnsucht. Nicht? Und da wird dann über die Utopie der Abschaffung des Todes und über Möglichkeit diskutiert, über den ontologischen Gottesbeweis und diese Sachen, wo da auch Utopien drin stehen, stecken. Und die Abschaffung des Todes spielt ja bei Adorno da eine große Rolle als Utopie, nicht? Weil der Tod ist die absolute Gegenutopie, nicht? Anti-Utopie. Und Bloch hatte da in dieser Diskussion unter anderem über medizinische Utopien gesprochen, nicht? Ich zitiere das mal. Es gibt die medizinischen Utopien, die nichts Geringeres in sich haben als die Abschaffung des Todes, ein ganz närrisches Fernziel. Dann aber so etwas Nüchternes wie die Abschaffung und Erleichterung des Schmerzes. Das ist nun in der Tat viel einfacher und ist erreichbar geworden mit der Erfindung der Anästhesie. Am Ende nicht nur Heilung von Krankheit, sondern dies soll auch geschafft werden, dass die Menschen nach einer Operation gesünder sind, als sie vorher waren. Also Umbau des Organismus, genau wie Umbau des Staats. Es gibt vor allen Dingen nun, wie ich schon am Anfang sagte, das Utopische in der Religion. Das ist ja himmlisches Reich, das, was am Ende erscheint, also das, was verkündet wird. Das, was der Messias, der Christus bringt, ferne Wunschbilder mit ungeheurem Inhalt und auch mit großer Tiefe, die hier erscheinen. So dass ich glaube, man muss auch bei den Sozialutopien sehen, was in ihnen davon alles mitklingt und in Gang kommt. Doch derartige Wunschbilder sind einzig diskutierbar nach Maßgabe vorhandener Bedingungen ihrer Verwirklichung. Also im Raum, im Topos einer objektiv realen Möglichkeit. Die Möglichkeit ist nicht umsonst als Stiefkind unter den Kategorien schlecht behandelt und auch nicht deutlich genannt. Die Möglichkeit, und da interveniert Adorno, ist auch bei Hegel schlecht behandelt. Bloch antwortet dann, ja, sie ist auch bei Hegel schlecht behandelt, bei ihm musste sie schlecht behandelt werden, wegen dieser alten Vorstellung, es gibt nichts Mögliches, was nicht wirklich ist. Was möglich ist, ist wirklich. Also der berühmte megarische Möglichkeitsbegriff. Nicht? Wenn es nicht wirklich wäre, wäre es nicht möglich gewesen. Aber die Möglichkeit ist eine absolut, eine subjektiv-reflexive Kategorie bei Hegel und Adorno und kriegt deshalb eine aufs Dach. Und Bloch wieder und kriegt eine aufs Dach. Wenn aber nun der Ozean der Möglichkeit viel größer ist als unser gewohntes Land der Wirklichkeit, die man dann also ohne Assoziation zu erregen, ich bitte um Entschuldigung, zur Handenheit nennen könnte. Adorno, bitte. Das hängt damit zusammen, eine Schrift gegen Heidegger, diesen nationalsozialistischen Philosophen. Nicht? Also in der Nationalsozialismus hat keine Philosophie, nicht? Aber wie ein französischer Autor geschrieben hat. Es ist eine Einführung der Philosophie des Nationalsozialismus in die Philosophie, was Heidegger dort getrieben hat. Er liebte ja den Führer. Und Bloch dann geht weiter ohne die Eigentlichkeit. Nicht? Adorno hat ja ein Buch Schaffung der Eigentlichkeit geschrieben, zu strapazieren, dann hat das eine schlechte Presse gehabt. Es wurde wegen des ganz deutlichen Interesses, die Welt nicht ins Mögliche hinein zu verändern, nur schlecht behandelt und wurde, wie gesagt, nicht genügend und nicht ohne eine Beschimpfung, die ganz der Beschimpfung des Utopischen parallel läuft, in den philosophischen Gesichtskreis gebracht. Und Adorno, ja, und ich darf vielleicht noch einen Augenblick auf die von Herrn Krüger aufgeworfene Frage zurückkommen, nach dem Inhalt des Utopischen. Ich glaube, dass du eine ganze Reihe von, ja, wie soll man sagen, Illustrationen ganz verschiedener Typen utopischen Bewusstseins beigebracht hast. Nicht vor allen Dingen im Prinzip Hoffnung. Das hat mit der Sache sehr viel zu tun. Es gibt nämlich nicht so etwas wie einen einzelnen fixierbaren utopischen Inhalt. Wenn ich vom Ganzen gesprochen habe, so habe ich dabei keineswegs nur an das System des Zusammenlebens der Menschen gedacht, sondern wirklich daran, dass alle Kategorien sich ihrer eigenen Zusammensetzung nach verändern können. Ich würde also sagen, es gehört zum Begriff der Utopie wesentlich dazu, dass sie nicht darin besteht, dass sich eine bestimmte, einzelne, herausgerippene Kategorie verändert, von der aus sich alles konstituiert, zum Beispiel indem man die Kategorie des Glücks allein als Schlüssel der Utopie annimmt. Da fragt noch Krüger dazwischen, auch nicht die Kategorie der Freiheit? Adorno dann weiter, die Kategorie der Freiheit isoliert auch nicht. Wenn es damit abginge, dass man die Kategorie der Freiheit allein als Schlüssel der Utopie ansehen würde, dann wäre wirklich der Inhalt des Idealismus gleichbedeutend mit der Utopie, denn der Idealismus will ja nichts anderes als die Realisierung der Freiheit, ohne die Realisierung des Glücks dabei eigentlich mitzudenken. Mhm. Insofern jetzt mal Adorno und Bloch. Ja, ich denke, in dieser Diskussion wurde auch das deutlich, dass der Begriff der Möglichkeit im Sinne von Bloch natürlich bei Hegel in der Gestalt nicht auftaucht. Aber dass die Kategorie, in Anführungszeichen, Kategorie der Möglichkeit insofern enthalten ist, als Hegel ja explizit darauf insistiert, dass die Vernunft sich in der Welt zu realisieren hat. Und wenn man dann den Begriff der Vernunft näher sich anschaut, und natürlich sagt er auch, in der Geschichte gab es viele Gräuel, gab es Massaker, da gab es alles Mögliche. Das waren Gestalten, durch die hindurch sich die Vernunft in der Zeit sukzessive realisiert hat, bis zu dem Hier und Jetzt, seiner Zeit. Das heißt, die Realisierung der Verhältnisse seiner Zeit, die als Inkarnation der Vernunft betrachtet hat, hat Opfer gekostet. Und es war ein Prozess. Und so wird auch, wenn, könnte man dann sagen, das Reich der Freiheit, wenn es denn jemals erreicht werden sollte, oder der Verein freier Menschen, wenn er denn erreicht werden sollte, sagen müssen, dass die vorhergehende Geschichte, die unendlich viel Leid und Blut enthält, doch dann die Bedingung der Möglichkeit war für das, was erreicht wurde. Oder? Das ist der berühmte Begriff der List der Vernunft, nicht? Bei Hegel. Nicht? Die Vernunft ist ja listig wie mächtig, nicht? Die objektive Vernunft, nicht die der Individuen. Nicht die Individuen haben eine subjektive Vernunft, setzen ihre Zwecke. Nicht? Praxis ist immer vernünftig in diesem Sinne. Nicht? Marx sprach mal von Vernunft in unvernünftiger Form, nicht? Weil nicht alle in einer prästabilierten Harmonie leben, sondern wie Adorno sich da mal ausdrückt, einer prästabilierten Disharmonie. Nicht? Das ist ja diese List der Vernunft. Adam Smith's Invisible Hand. Der hat das ja auch gut gemeint. Oder die Naturabsicht bei Kant. Nicht? Es soll sich also, wenn alle individuell ihrem Egoismus folgen, was wir vernünftigerweise dann tun, wenn sie ihre subjektive Vernunft ausagieren, soll dann sozusagen hinter dem Rücken aller Beteiligten sich doch etwas Vernünftiges durchsetzen. Nicht etwas Vernunft, sondern die Vernunft letztendlich. Also der freie Markt ist ja sozusagen für den Zeitgeist die Inkarnation der Vernunft. Für den damaligen. Und für den Holding. Ja gut, also damals hatte das ja immerhin noch eine freiheitliche Implikation, also als Überwindung der Stände und Feudalklassensysteme und so weiter und so weiter. Also dann verstehe ich Hegel also richtig, dass er meint, also was weiß ich, alle möglichen Waffenentwicklungen der alten Römer, des Mittelalters, keine Ahnung, ganz raffinierte Techniken waren gewissermaßen Kollateralschäden und unverzichtbar für den allgemeinen geistigen Fortschritt der Menschheit, der dann irgendwann in einem positiven, guten theologischen Ende aufgeht, oder? Naja, über die Erfindung des Schießpulvers zum Beispiel, genau. Schrieb er dann ja, es wird ins Allgemeine geschossen. Nicht? seine Formulierungen sind ja oft, also drastischer kann man es gar nicht formulieren, also in der Rechtsphilosophie, wenn er über die Verelendung des Pöbels spricht, nicht? Da beschönt er nichts an der Realität, an der Vorhandenheit. Nicht? Aber er meint, dass auch die Vernunft ein Wirkfaktor ist. Nicht? Potenziale hat, die mit Notwendigkeit sich durchsetzen werden gegen alle Unvernunft, die in der Welt natürlich, wie er selber weiß, ja herrscht. Also in seine frühen Schriften sind da ja ganz eindeutig noch sehr utopisch, nicht? Also noch vor der Phänomenologie des Geistes, diese Schriften. Nicht? Er hat eine Verfassung kritisiert und alles Mögliche getan. Nicht? Also er hat sehr wohl das Elend gesehen, der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft. Gleichwohl hat er aber die neu entstehende Gesellschaft, die Form, die formelle Gleichheit der Menschen, als einen Fortschritt begriffen. War es ja auch. Als einen Fortschritt, der Ausdruck war, der sich in der Zeit durchsetzenden und realisierenden Vernunft. Das bedeutet nicht, oder hat nicht bedeutet, dass er das Elend gerechtfertigt hätte. Was dahinter noch steckt, ist aber sehr wohl auch, dass die Subjekte dazu angehalten werden, das anzuerkennen, was als Vernunft sich durchsetzt. Das Problematische bei ihm sehe ich darin, dass er im Unterschied zu Kant, bei Kant ist es so, dass das Sittengesetz letztendlich den Maßstab abgeben soll für das Handeln. Also der kategorische Imperativ. Den kritisiert Hegel ja. Muss er kritisieren aus seiner Perspektive. Und das führt dazu letztendlich, dass die Subjekte vereidigt werden oder drohen vereidigt zu werden auf das, was sich in der jeweiligen Zeit als Vernunft manifestiert. Und so, und in dem Sinne hat Adorno und Bloch eben recht, dass sie in Anführungszeichen Kategorie der Möglichkeit bei Hegel ganz schwach nur da ist, also sozusagen nicht ausgespielt wird, aber seinem Gedanken nach, nämlich dass die Welt vernünftig werden soll, die Vernunft am Ende zu selbst gelangen soll, aber doch enthalten ist. Wenn man denn dann sagt, man muss den Begriff der Vernunft, was kann Vernunft bedeuten, Was heißt das, Vernunft zu realisieren? Oder das Ideale? Und in diesem Aspekt wäre das dann zu sehen, so wie ich es vorhin schon ausgeführt habe. Also dann verstehe ich das so, dass Hegel den kategorischen Imperativ kritisiert hat, weil er meinte, der ist eigentlich überflüssig. Wenn man der Vernunft wirklich den Raum zur Entwicklung gibt, dann wird sich das notwendig so ergeben, dass es irgendwann alles immer besser wird, sozusagen. Weil es ja darum geht, also nicht ein jenseitiges Reich soll sozusagen etabliert werden, wie es Kant vorhält mit dem kategorischen Imperativ, also er hält Kant vor, er spricht immer nur von dem Sollen, dass etwas sein soll. Wenn etwas sein soll, dann würde das ja bedeuten, dass das, was ist, noch nicht vernünftig ist. Mhm. Ja? Weil es soll ja etwas anderes sein als das, was ist. Und Hegel sagt, nein, die Welt ist immer schon vernünftig. Und würden die Menschen sich nur vernünftig oder gemäß ihrer Vernunft verhalten, ja, dann wäre sie es auch. Und Vernunft ist in der Welt, nur noch nicht in dem Maße, wie Hegel das für das Ende der Geschichte dann sozusagen sich vorstellt. Ach, der war so schön optimistisch. Das konnte man zur damaligen Zeit des aufsteigenden Bürgertums auch noch sein. Aber nach dem Rückfall in die Barbarei können wir eigentlich nicht mehr so reden, wie Hegel es getan hat, noch nicht einmal wie Marx es getan hat. Marx spricht ja auch von einer notwendigen Negation der Negation. Nicht? Das heißt, dass sich die möglichen Tendenzen, nicht? Die Entwicklung der Produktivkräfte ist ja damit immer gemeint, nicht? Die mehr ermöglichen, als realisiert ist, dass das dann mit Notwendigkeit eines Naturgesetzes, heißt das dann manchmal sogar, dann umschlägt, nicht? Dass das dann gebremst werden kann, nicht? Dass der Staat dann doch eine unvernünftige sozusagen Struktur annehmen kann, nicht? Also eine, ja, der Antisemitismus zur Staatsdoktrin wird, nicht? Und die Ausmordung aller Juden, nicht, in Europa. Der Wein fließt. Wie du es am Anfang angekündigt hattest. Der Wein, ja. Es soll nicht nur genippt werden. Ne? Kann man auch nur mit Wein aushalten, solche Gedanken. Talkshow. Deswegen hat Adorno ja auch Auschwitz nicht als Symbol genommen, also für die Ausrottung der europäischen Juden. Nicht? Ja. Heute wissen wir natürlich mehr, dass nicht nur die europäischen gemeint waren, sondern dass das in ununterbrochen in Arabien, Ägypten und so weiter lief. Nicht? Die Muslimbrüderschaften, die weitgehend nationalsozialistische Doktrinen als ihrem Verständnis von Islam entgegenkommen, dann gesehen haben, nicht, haben diese Doktrinen verbreitet. Nicht, arabische Übersetzungen von Mein Kampf, dann die Protokolle der Weisen von Zion und so etwas. Diese Dinge hörten ja bis heute nie auf. Nicht, und einzig der neue Staat Israel ist da immer noch eine Bastion, nicht, der Vernunft in einer schlechten Wirklichkeit. Nur einige deutsche Dichter wie Walser und Günter Grass möchten wieder zurück zum SS-Mann werden. Nicht? Also, das war etwas überspitzt. Ja, glaube ich auch. Das haben so einige Kritiker ja gesagt. Ja, wir können also heute nicht mehr so reden wie in Hegels und Marxes Zeiten, das ist klar. Weil die objektive Tendenz wohl eher in die andere Richtung geht, nicht? In den Untergang der Vernunft. Nicht? Oder eben in die verabsolutierte und pervertierte Vernunft. Also das wäre dann genau das dialektische Spannungsfeld. Ja, das, was eine inhaltslose Vernunft, die Horkheimer damals ja. instrumentelle Vernunft nannte. Genau, nicht? Genau, ja. Also eine reine Zweckrationalität, die nicht mehr auf die Zwecke reflektiert. Ja. Nee, es sind andere Zwecke, beziehungsweise es sind keine mehr von den Subjekten mit Bewusstsein selbst gesetzte Zwecke, sondern sie folgen letztlich einem Mechanismus, der durch den ökonomischen Betrieb vorgegeben wird. Und darüber aufzuklären, das wäre eine oder ist eine Sache der Vernunft. Ja, wir müssen jetzt langsam zum Schluss des heutigen Abends kommen. Wir werden das Wirklichkeitskapitel das nächste Mal noch weiter diskutieren und dann noch einmal die Schichten der Kategorien der Möglichkeit aus Prinzip Hoffnung nochmal heranziehen und mit den Möglichkeitsbegriffen bei Hegel vergleichen. Ja. Unter dem Aspekt der Realisierung der Vernunft in der Geschichte. Genau. Und dann werden wir wahrscheinlich auch nochmal auf den Begriff der Freiheit, der ja wichtig ist und gerade von den Juden gefeiert wird, da kommen. Nicht? Bei Hegel heißt es ja, die Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Und gleichzeitig sagt er, Fortschritt im Bewusstsein, Freiheit. Das heißt, wir müssen dem, was notwendig ist, folgen. Was ist dann notwendig? Oder dem Notwendigen gemäß handeln. Da hat auch Kant auch mal so einen schönen Satz gesagt. Ne? Hat er nicht mal gesagt, ich kann, weil ich will, was ich muss? Oder sowas? Die Formulierung ist mir von Ihnen nicht bekannt. Echt? Komisch. Ich habe das mal gelesen in einer Kunstinstallation. Egal. Das kann sein, dass das eher von Schiller kommt. Nicht? Der karikierte ja auch hin und wieder mal Kant ein wenig. Nicht? Also diese Trennung von Neigung und Pflicht bei Kant, nicht? Die ja immer sehr repressiv klingt. Darüber machte sich Schiller dann lustig. Nicht? Mhm. Aber Moral ist noch etwas, was wir ja auch noch in einer extra Sendung dann auch nochmal thematisieren müssen. Nicht? Ja. Wir haben ja, das nächste Mal werden wir es dann wirklich schaffen, die objektive Logik Hegels dann ja abgeschlossen und können dann da seine Urteilslehre, also sein Begriff Urteil und Schluss, nicht? Und die Teleologie, also die Idee, das können wir dann das in der darauf folgenden Sendung dann noch diskutieren. Und dann können wir übergehen dazu zu diskutieren, jetzt die Stufen der Hegel-Kritik von Karl Marx, nicht? Die ja sehr bedeutsam geworden sind. Nicht? Bis dahin, vielleicht müssen wir noch ein bisschen die Phänomenologie des Geistes, an die Marx ja vorrangig angeknüpft hat, nicht? Ja. Begriff der Entfremdung in den Äußerungen Sachen. Das ist für die Entstehungsgeschichte materialistischer Dialektik ja sehr wichtig. Und da uns die Musik ja auch immer sehr wichtig ist, das Klavierkonzert hat wie das traditionell ja auch üblich ist, drei Sätze. Und der Satz ist jetzt wieder, also poco rubato und vivo. Also ist sozusagen etwas schneller jetzt als der mittlere Satz. Und ich freue mich dann, das jetzt auch nochmal hören zu können.